schnell, preiswert, unkompliziert. Die Vorteile der elektronischen Bewerbung 2.0 liegen auf der Hand. Doch Vorsicht ist geboten, denn im Internet verschwimmen leicht Privat- und Berufsleben. Und der Mauszeiger landet viel zu voreilig auf dem Sendebutton. Da gerät manch ein Bewerbungsschreiben viel zu salopp, warnt Karrierecoach Jürgen Hesse. Die Gefahr kann durchaus bestehen. Wir schreiben ja E-Mails heute gar nicht mehr mit sehr geehrter Herr sowieso. Durch die E-Mails wird der Stil etwas schnottriger, etwas schneller. Tippfehler sind an der Tagesordnung. Und insoweit verführt das sehr schnell dazu, eine verdammt schlechte Arbeitsprobe abzugeben. Denn tatsächlich ist ein Bewerbungsschreiben in den Augen vieler Personalchefs genau das. Eine Arbeitsprobe. Sind in der E-Mail auffällige Fehler, landen sie oft innerhalb von Sekunden im virtuellen Papierkorb. Der erste Eindruck zählt. Und der beginnt in der Regel schon mit der E-Mail-Adresse des Bewerbers. Na klar, wenn ich blond@angel schreibe und mir noch andere Sachen ausdenke, dann muss man ganz klar sagen, ist man für so eine unseriöse E-Mail-Adresse selbst verantwortlich und ziemlich blöd. Im Zweifelsfall sollte man sich für Bewerbungen deshalb eine zweite neutrale E-Mail-Adresse einrichten. Am besten mit dem eigenen Namen. Dabei ist es unerheblich, ob ich mich beim Möbelhaus, der IT-Firma oder einer Bank bewerbe. Dasselbe gilt für das Anschreiben selbst. Die Ansprache sollte förmlich bleiben. Smileys sind tabu. Im E-Mail-Anschreiben wird meist die Motivation zur Bewerbung kurz angerissen. Das ausführliche Bewerbungsschreiben selbst, der Lebenslauf sowie möglicherweise noch ein paar Arbeitsproben gehören allesamt als Extradateien in den Anhang, rät Claudia Tennigkeit-Handschuh, Berufsberaterin bei der Arbeitsagentur Potsdam. Sie scannen ihre Unterlagen ein. Sie müssen allerdings auch darauf achten, dass die Dateigröße nicht zu groß wird. Also wenn Sie mit 20, 25 MB Bewerbungen losgehen, das ist dann schon etwas groß. Man sollte sehen, dass man vielleicht so im Bereich von 5 MB liegt. Das Bewerbungsfoto ist mittlerweile kein Muss mehr. Doch wenn, sollte es professionell geschossen sein vom Fotografen. Der Handy-Schnappschuss aus dem Strandbad oder aus der Disco gehören nach Ansicht von Karrierecoach Hesse nicht in die Bewerbung. Zur Vorsicht rät er auch beim selbst gedrehten Video. Wenn man da ein schreckliches Gesicht macht, nicht gut rüberkommt, die Sätze stammelt, dummes Zeug redet, das turnt eher ab. Da muss man schon sehr spritzig, sehr klug, sehr gut rüberkommen und das muss man unbedingt vorbereiten. In den meisten Berufen gilt für die Online-Bewerbung so schlicht wie möglich, sagt auch Arbeitsagenturberaterin Tennigkeit-Handschuh. Und auch wenn es per Internet oder E-Mail schneller geht, sollte man sich ihrer Meinung nach trotzdem schon im Vorfeld viel Zeit nehmen und überlegen. Was ist eigentlich mein eigenes Profil? Was sind meine eigenen Kompetenzen? Wo habe ich die erworben? Was sind meine besonderen Stärken? Und daraus kann ich dann ein wirklich überzeugendes Profil machen. Ist die Online-Bewerbung dann fertig, sollte sie probeweise erst einmal an einen Bekannten verschickt werden, rät sie. Das kann technische oder inhaltliche Pannen verhindern helfen. Übrigens bleibt die Antwort vom Arbeitgeber aus, dürfen Bewerber nach 2 Wochen per Mail oder Telefon durchaus mal nachfragen.